Es ist 5:05. Das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Jan Heinemann. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Tag. Aufräumen nach dem Hochwasser im Südwesten. In Rheinland-Pfalz und im Saarland entspannt sich die Lage langsam wieder. Die Flusspegel im Saarland fallen nahezu überall, teilte das Innenministerium mit. FFH-Reporterin Ursula Winkler. Das Schlimmste scheint vorbei zu sein. Aus vielen Kommunen war inzwischen zu hören, dass sich die Hochwasserlage beruhigt. Das ganze Ausmaß der Schäden wird aber erst sichtbar sein, wenn das Wasser abgeflossen ist. Noch sind viele Straßen überspült, schlammig, braunes Wasser steht auch in den Gebäuden. Gewässer sind über die Ufer getreten. Viele Bewohner mussten ihre Häuser verlassen, einige wurden sogar mit Booten oder Amphibienfahrzeugen abgeholt. Auch in Rheinland-Pfalz liefen etliche Keller und Straßen voll. Bundesverteidigungsminister Pistorius will die deutsche Militärhilfe für die Ukraine deutlich aufstocken. Dafür hat sein Ministerium einen Mehrbedarf von 3,8 Milliarden Euro angemeldet, berichtet die Bild am Sonntag. Der Bundestag soll dem Bericht zufolge noch vor der Sommerpause über die zusätzlichen Ausgaben entscheiden. Wie geht es nach dem Krieg im Gazastreifen weiter? Darauf fordert Israels Minister Gantz eine Antwort und droht Staatschef Netanyahu sogar mit Rücktritt. Lege Netanyahu bis Anfang Juni keinen Plan für eine Nachkriegsordnung im Gazastreifen vor, werde er die Partei und die Regierung verlassen, sagte Gantz. Heftige Zusammenstöße beim letzten Bundesliga-Auswärtsspiel von Darmstadt 98 in Dortmund. Dort haben vermummte Problemfans aus Darmstadt die Polizei angegriffen und zwei Beamte verletzt. Laut Polizei wurde eine 26-jährige Beamtin durch einen Tritt schwer verletzt. Ein 33-jähriger Polizist müsse an der Schulter jetzt operiert werden. Beide kamen ins Krankenhaus. Gegen vier Tatverdächtige laufen jetzt Strafverfahren. Auftakt heute für eines der größten Kulturfestivals in Hessen. Der Kultursommer Nordhessen beginnt mit einem großen Eröffnungsfest im Schloss Wilhelmsthal in Calden. Die Veranstalter erwarten insgesamt etwa 20.000 Besucher, auch an vielen ungewöhnlichen Orten. FFH-Reporter Marcel Ruge. Ein Klavierkonzert im Wildpark Knüll oder Blockflötenmusik im Hutewald bei Bad Wildung. Ja, man kann sich da ganz chillig auf dem Waldboden niederlassen, sagt uns Kultursommerintendantin Maren Mattes. Bis Mitte August sind insgesamt 85 Veranstaltungen an fast 60 verschiedenen Orten in ganz Nordhessen geplant. Übrigens auch für Kinder und Familien ist viel dabei. Auf der Märchenbühne in Gudensberg etwa ist Rotkäppchen zu sehen. Marcel Ruge, Calden. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Daniel Franzen. A5 Frankfurt-Kassel. Zwischen Westkreuz Frankfurt und Nordwestkreuz steht ein Pannenfahrzeug auf der linken Spur. Bitte fahren Sie vorsichtig. Und die B8 im Main-Taunus-Kreis. Da gibt's weiterhin die Vollsperrung zwischen Kelkheim und Bad Soden wegen Bergungsarbeiten. Bitte fahren Sie hier so weit, wie es geht, drumherum. FFH, das Wetter. Stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. So präsentiert sich der heutige Pfingstsonntag. Zumindest stellenweise. Örtlich ist es doch trockener. Sogar mit ein paar Sonnenstrahlen könnte man hier und da rechnen. Die Temperaturen sind auch relativ angenehm mit 19 bis 23 Grad. Morgen sind bis zu 24 Grad drin. Da sind allgemein die Wolken etwas aufgelockerter. Es gibt nur vereinzelt Schauer. Der Dienstag dann wieder wolkiger, teils mit Regen und Gewitter. Nicht so schlimm, weil da ist ja wieder Arbeiten angesagt. Und der Mittwoch beginnt stark bewölkt. Gegen Nachmittag lockert es dann aber auf.